Christmas. Weihnachten. The greatest story ever told. Die großartigste Geschichte, die je erzählt wurde. The greatest story ever imagined. Die großartigste Geschichte, die man sich vorstellen könnte. It's so fantastic. Die ist so fantastisch. That it's difficult to believe. Dass es schwierig ist, daran zu glauben. That God would come to earth. Dass Gott auf die Erde kommen würde. And become a human being. Und Mensch oder menschliches Wesen werden würde. Identify with his creation. Damit, dass er sich mit seiner Schöpfung identifiziert. And then give his very life. Und dann sein Leben hingibt. For them. Für sie. So they could have eternal life as a gift. Damit sie das ewige Leben als Geschenk empfangen können. I'd like to show you some great verses regarding Christmas. Ich möchte euch ein paar großartige Verse zeigen, die mit Weihnachten zu tun haben. And this one comes 700 years before Christ. Und dieser Vers wurde 700 Jahre aufgeschrieben, bevor Christus geboren wurde. By the prophet Isaiah. Bei dem Propheten Jesaja. And this is very famous. Und der ist sehr bekannt. For a child is born to us. Denn ein Kind ist uns geboren. A son is given to us. Ein Sohn uns gegeben. And the government will rest on his shoulders. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. And he will be called Wonderful Counselor. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer Berater. Mighty God. Starker Gott. Everlasting Father. Vater der Ewigkeit. Prince of Peace. Friedefürst. His government and his peace will never end. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben. And this was a prophecy of Jesus. Das war eine Prophezeiung auf Jesus hin. Jesus of Nazareth fulfilled this. Jesus von Nazareth hat diese Prophezeiung erfüllt. A son is given. Ein Sohn wurde uns gegeben. The greatest gift that God ever gave us. Das größte Geschenk, das Gott uns je gegeben hat. Was not creation. Es war nicht die Schöpfung. Was not our conscience. Es war nicht unser Gewissen. Our intellect. Oder unser Intellekt. Or our bodies. Oder unser Körper. Or life. Unser Leben. But his son. Sondern sein Sohn. Now I want to go to the Gospel of Luke. Ich möchte gerne jetzt in das Lukas-Evangelium wechseln. Before we bring up, okay, leading up to verse 18. Es bringt uns zu Lukas 1, Vers 18. It begins in the days of Herod. Und zwar geschieht das zu den Zeiten von Herodes. There was a priest named Zacharias who had a wife Elizabeth. Da gab es einen Priester mit dem Namen Zacharias, der eine Frau mit dem Namen Elisabeth hatte. It says they were both righteous before God. Und es steht geschrieben, dass beide gerecht vor Gott waren. But they had no child. Aber sie hatten kein Kind. Because Elizabeth was barren. Weil Elisabeth keine Kinder bekommen konnte oder unfruchtbar war. Yeah. And they were both advanced in years. Und sie waren beide schon recht alt. And it happened that Zacharias was chosen by lot, by chance. Es geschah aber, dass Zacharias per Los ausgewählt wurde, to offer incense in the temple. Dass er Räucherwerk im Tempel opfern in sollte. In the very holy of holies. Wirklich im Allerheiligsten. And very few people had this privilege. Und nur wenige Menschen hatten dieses Privileg. And you could only have it once in your life. Und du kannst dieses Privileg nur einmal in deinem ganzen Leben empfangen. And so he was chosen. Und er wurde ausgewählt. He went into the holy of holies. Er ging in das Allerheiligste. To offer incense. Um dort Räucherwerk zu opfern. It says the whole crowd was outside. Und dort heißt es, die Menge blieb außen. And when he went in, an angel of the Lord appeared to him. Und es hieß, als er hineinging, erschien ihm aber ein Engel des Herrn. Standing to the right side of the altar. Zur rechten des Räucheraltars stehend. Zacharias was troubled. Und dann heißt es weiter, und Zacharias sah ihn und war bestürzt. And rightly so. Und genauso. Because the angel, an angel always spoke of judgment. Weil normalerweise, wenn du einen Engel siehst, dann hat der Engel meistens über das Gericht gesprochen. If an angel shows up, you're probably in trouble. Also wenn dir ein Engel erscheint, dann steckst du wahrscheinlich in Schwierigkeiten. And so Zacharias was troubled when he saw the angel and fear gripped him. Und Zacharias war eben bestürzt und die Furcht hat ihn ergriffen. He's probably thinking, did I do something wrong? Er hat sich wahrscheinlich gefragt, ob er was falsch gemacht did hat. Did I not confess properly? Habe ich nicht richtig did bekannt? I not love my wife this week? Habe ich diese Woche meine Frau zu wenig geliebt? Something's wrong. Irgendwas oh, ist falsch. No. Nein. But the angel said to him. Aber der Engel sprach zu ihm. Do not fear, Zacharias. Fürchte dich nicht, Zacharias. Your petition has been heard. Denn dein Flehen ist erhört worden. What petition? Aber was für ein Flehen? The petition you made many years ago. Dieses Flehen, das du schon vor Jahren ausgesprochen hast. While your wife was still fruitful. Als deine Frau noch fruchtbar war. Your petition to have a child. Deine Bitte, dass du ein Kind erhalten solltest. The petition that you long ago forgot. Diese Bitte, die du schon seit langem vergessen hast. But God didn't forget. Aber Gott hat sie nicht vergessen. God heard it. Gott hat sie gehört. And Elizabeth will bear a son. Und Elisabeth wird deinen Sohn gebären. And you will give him the name John. Und du sollst seinen Namen Johannes heißen. And he will be great in the sight of the Lord. Und wird groß sein vor dem Herrn. And he will be filled with the Holy Spirit while yet in his mother's womb. Und schon von Mutterleibe an soll mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. And he will turn many of the sons of Israel back to the Lord. Und viele der Söhne Israel wieder zum Herrn, ihrem Gott bekehren. And he will be a forerunner for the Messiah. Und wird vor ihm hergehen, dem Messias. Slide number 2. Jetzt kommt Folie Nummer 2. Zacharias said to the angel. Zacharias sprach zu dem Engel. How will I know this for certain? Woran soll ich dies erkennen? Now he's in trouble. Jetzt hat Schwierigkeiten. For I am an old man and my wife is advanced in years. Weil ich bin ein alter Mann und mein Weib ist weit vorgerückt in ihren Tagen. In the New American Standard it says, or I'm sorry, the New Living, it says, how can I be sure this will happen? In der New Living Translation, da heißt es eben, wie kann ich sicher sein, dass das auch eintrifft? In the Message Version it says, do you expect me to believe this? In der Message Übersetzung heißt es, erwartest du wirklich, dass ich das glaube? Next verse. And the angel said to him, und der Engel antwortete, I am Gabriel. Ich bin Gabriel. Who stands in the very presence of God. Der vor Gott steht. And I have been sent to you. Und ich bin gesandt worden. To speak to you. Zu dir zu reden. And to bring you this good news. Und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Verse 20. And behold, you shall be silent and unable to speak until the day when these things take place, because you did not believe my words. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tage, da dieses geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast. Now that word stumm is silent. Also dieses Wort stumm ist still. And it's believed that he was not just unable to speak, but unable to hear. Und es wird geglaubt, dass nicht nur nicht sprechen konnte, sondern dass auch nicht mehr hören konnte. Because as you read later in the chapter, when they asked him, what shall we name him? Weil später, wenn du weiterliest im Kapitel, als gefragt worden ist, wie sollen wir diesen Sohn nennen? They were making signs to him. Da heißt es, dass sie ihm so Zeichen gaben. He couldn't hear. Er konnte nicht hören. He was deaf. Er war taub, and he couldn't speak und konnte nicht sprechen. Until the day this was fulfilled. Bis zu dem Tag, da sich das erfüllen sollte. He had to spend 2 weeks in Jerusalem. Er musste still noch weitere 2 Wochen in Jerusalem verbringen. Possibly. Wahrscheinlich. And then he had to travel home. Dann musste er nach Hause reisen. Spend time with his wife. Zeit mit seiner Frau verbringen. She gets pregnant. Sie wird dabei schwanger. And then he had to wait 9 months. Und dann musste noch weitere 9 Monate warten. Before he could hear or speak. Bevor wieder hören und sprechen konnte. I guess God was preparing him. Und ich glaube, dass Gott ihn vorbereitet hat. To be the spiritual man he was. Dass wirklich der geistliche Mann sei, der eigentlich war. Okay. The people were waiting for Zacharias outside. He was unable to speak. Die Menschen draußen haben noch immer auf ihn gewartet, auf Zacharias, und war nicht fähig zu sprechen. They realized he had seen a vision. Sie haben erkannt, dass irgendeine Vision erfahren haben musste. And he kept making signs to them. Und hat angefangen, ihnen so Zeichen oder Deutungen zu machen. Eventually he went home. Irgendwann ist dann nach Hause gegangen. And Elizabeth became pregnant. Und seine Frau Elisabeth wurde schwanger. Now in the 6th month the angel Gabriel was sent from God to a city in Galilee called Nazareth. Im 6. Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt von Galiläa mit dem Namen Nazareth. To a virgin engaged to a man whose name was Joseph. Zu einer Jungfrau, die einem Mann verlobt war mit dem Namen Josef. A descendant of David, and the virgin's name was Mary. Aus dem Hause Davids und der Name der Jungfrau war Maria. Let's go to slide 5. And coming in, he said to her. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Greetings, favored one, the Lord is with you. Sei gegrüßt, Begnadigte, der Herr ist mit dir. But she was perplexed at this statement. Sie aber ward bestürzt über sein Wort. She wasn't so much afraid of him. Sie hatte nicht Angst vor ihm. Just wondering what this statement could mean. Aber sie hat sich gefragt, was bedeutet diese Begrüßung? And kept pondering what kind of salutation this was. Und hat eben überlegt, was das für ein Gruß sei. So it kind of gives you the feeling he comes in. Also es gibt ja so dieses Gefühl, er kommt einfach hinein. Greetings, favored one. Und sagt so, sei gegrüßt, Begnadete. The Lord is with you. Der Herr ist mit dir. And he just stands there. Und dann steht er da. Probably smiling. Und lächelt sie vielleicht because an. Because she had a lot of time to think. Weil sie hatte anscheinend eine gewisse Zeit, um nachzudenken. So she's looking at him. Und sie schaut ihn an. And it says she kept thinking, what could this possibly mean? Und dann heißt es da, und sie dachte darüber nach, was das heißen kann. Next line. And the angel said to her, do not be afraid, Mary. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria. You have found favor with God. Denn du hast Gnade bei Gott gefunden. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you will name him Yeshua, Jesus. Und siehe, du wirst im Leibe empfangen und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus oder Yeshua heißen. Next slide. And he will be great and will be called the Son of the Most High, the Lord God, will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever. And his kingdom will have no end. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen, ewiglich. Und seines Reiches wird kein Ende sein. I was in Israel this year. Ich war dieses Jahr in Israel. And the most striking thing to me about being in Israel, das, was mich am tiefsten beeindruckt hat, als ich in Israel war, was despite all the artifacts of Jesus, war das trotz all dieser Zeichen von Jesus, crosses being sold and people riding donkeys and trying to give you a ride and also dass da Kreuze verkauft werden und Menschen auf Eseln herumreiten und dich mitnehmen, you know, wollen and all these things that had to do with Jesus und all diese Dinge, die mit Jesus zu tun hatten, all over the country, über in dem ganzen Land verteilt, that the country is in utter unbelief that Jesus was the Messiah, dass das Land immer noch im tiefsten Unglauben darüber ist, dass Jesus der Messias war, and that the messianic population, the messianic Jews, is just a sliver of the population, und dass die messianischen Juden, also die Juden, die an Jesus glauben, dass das wirklich nur ein ganz ganz kleiner Teil der Bevölkerung ist, which to me was such a miracle, das war für mich so ein Wunder, because God said that he would blind the nation. Weil Gott ihm gesprochen hat, ich werde diese Nation mit Blindheit schlagen. Until the appointed time. Bis zu der festgesetzten Zeit. And Jesus, und Jesus is going to reign, wird regieren, from Jerusalem. Von Jerusalem aus. One of these days. In einem dieser Tage. And he will reign 1,000 years. Er wird 1,000 Jahre regieren. And his kingdom will continue into eternity. Und sein Königreich wird die ganze Ewigkeit andauern. Let's go back. Gehen wir nochmal zurück. Next verse. Nächster Vers. Mary said to the angel. Maria aber sprach zu dem Engel. How could this be? Wie wird dies sein? She didn't say how could this be true. Sie hat nicht gefragt, wie kann das wahr sein? But how could this be possible? Oder wie soll das möglich sein? Since I am a virgin. Weil ich eine Jungfrau bin. Which actually says I don't know a man. Beziehungsweise sagt dann wörtlich, weil ich noch keinen Mann kenne. Next slide. The angel answered and said to her. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr. The Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. And for that reason the Holy Child shall be called the Son of God. Der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Now when Jesus was had a confrontation with the religious leaders, als Jesus dieses Streitgespräch mit den religiösen Leitern hatte. One of the last things he said before his passion. Eines der letzten Dinge, die er zu ihnen gesprochen hat, bevor sein Leiden begonnen hat. He gave them a riddle. Er hatte ihnen ein Rätsel aufgegeben. And he said, answer me this question. Und er hat gesagt, beantwortet mir diese Frage. The coming Messiah. Der kommende Messias. Is the son of David. Ist der Sohn Davids. He's a descendant of King David. Er ist ein Nachkomme vom König David. And they said that's right. Und sie haben gesagt, ja, das stimmt. They said, but the Messiah, but David also calls the Messiah Lord. Aber David nennt diesen Messias auch Herr. How is that possible? Wie ist das möglich? If he's his descendant, obwohl er sein Nachkomme ist, and how can he call him Lord? Wie kann er ihn dann Herr nennen? How can King David call his descendant Lord? Wie kann König David seinen Nachkommen Herr nennen? And it says, and no one could answer the question. Und es heißt, niemand konnte ihm diese Frage beantworten. Because the answer was, weil die Antwort ist, he was the God-man. Dass er der Gottesmensch he war. Was God in a human being. Er war Gott in einem menschlichen Leib. The child shall be called the Son of God. Das Kind soll Sohn Gottes genannt werden. And so he was a descendant of David. Deswegen war er der Nachkomme Davids. And yet David would call him Lord. Und deswegen nennt David ihn aber trotzdem Herr. Because he was God's son. Weil er Gottes Sohn ist. Next. And behold, even your relative Elizabeth has also conceived a son in her old age. And she who was called barren is now in her sixth month. For nothing will be impossible with God. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte ist auch mit einem Sohn schwanger in ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat bei ihr, welche unfruchtbar genannt war. Denn bei Gott wird kein Ding unmöglich sein. And now comes one of the most powerful statements, if not the most powerful statement in the Bible. Und jetzt kommt eine der mächtigsten oder kraftvollsten Aussagen in der Bibel. And Mary said, und Maria aber sprach, behold the bond slave of the Lord. Siehe, ich bin die Magd des Herrn. May it be done to me according to your word. Es geschehe mir nach deinem Wort. Why is this so powerful? Warum ist das so kraftvoll? Because of the circumstance that it would leave her in. Wegen den Umständen, in denen sie da zurückbleibt oder in die sie hineingeführt wird. Do you know what would happen to someone, to a young girl? She's a teenager. Also wisst ihr, was passieren wird zu einer jungen Frau oder einem Teenager? Some are saying she could have been as young as 12 years old. Manche meinen, sie könnte so um die 12 Jahre alt gewesen Let's sein. Just imagine she was 16. Aber nehmen wir mal an, sie war so um die 16. Could you imagine what would happen if a 16-year-old girl who was already engaged? Aber könnt ihr euch vorstellen, was einem 16-jährigen Mädchen geschieht, die schon verlobt war? Is now found pregnant. Und jetzt aber als schwanger befunden wird. And after she hears the news from the angel Gabriel. Und nachdem sie diese Nachricht von Gabriel gehört hat, she goes down to Judea to visit her cousin. Nach Judäa, um ihre Cousine zu besuchen. And she spends 3 months there. Und sie verbringt dort 3 Monate. So now she comes back to Nazareth. Jetzt geht sie wieder zurück nach Nazareth. With a little belly. Mit so einem kleinen Babybauch. Could you imagine what Joseph was thinking? Könnt ihr euch vorstellen, was Joseph sich gedacht hat? Joseph. Joseph. Mary. Mary. So that's why you went down there. Deswegen bist du dorthin gegangen. You've got a lover. Du hast dort einen Liebhaber. Oh, meine Güte. My goodness. Could you imagine what was going through his mind? Könnt ihr euch vorstellen, was alles durch seinen Kopf geht? Now, how is she supposed to explain this? Wie sollte sie das erklären? Should she just tell him the truth? Soll sie ihm einfach die Wahrheit sagen? Would that make it worse? Würde es das schlimmer machen? Well, this is what happened. An angel came to me. Schau, das ist passiert. Ein Engel kam zu mir. And he said that I would be pregnant by the Holy Spirit and God would be born inside of me. Und er sprach zu mir, dass ich durch den Heiligen Geist schwanger werden würde und ich werde dann Gott gebären. They would have tied her up and put her away in the loony hospital. Also sie hätten sie vielleicht gefesselt und irgendwo in eine Anstalt gesperrt für geistige Probleme. May it be done to me according to your word. Aber mir geschehe nach deinem Wort. Despite the circumstances, it is going to leave me in. Trotz der Situation, in die es mich hinterlässt. And she's just a teenager. Und sie ist nur ein Teenager. And she trusts God. Und sie vertraut Gott. That whatever God says. Dass was auch immer Gott sagt. Despite the circumstances. Unabhängig von der Situation. God can do. Dass Gott das bewirken kann. Let's go further. She goes up to visit Elizabeth. Sie geht und besucht Elisabeth. And this is what Elizabeth says to her. Und das ist, was die Elisabeth ihr sagt. Another very powerful statement. Noch eine sehr kraftvolle Aussage. It applies to all of us. Und das kann man auch auf uns anwenden. And this is my closing thought. Und das ist mein abschließender Gedanke. And blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what had been spoken to her by the Lord. Und glückselig die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Not that she would just be found pregnant. Nicht nur, dass sie einfach schwanger sein würde. But that everything that he had said. Sondern alles, was er gesagt hat. That his name would be Jesus. Dass sein Name Jesus sein würde. That he would be great. Dass er groß sein würde. That his kingdom would be forever. Dass sein Königreich bis in die Ewigkeit andauert. And that none of the circumstances that she found herself in were going to hinder this. Und dass keine dieser Umstände, in der sie sich befindet, das verhindern könnte. She believed in the fulfillment. Sie hat an die Erfüllung geglaubt. And for many of us, und für viele von uns, it is the circumstances that we find ourselves in. Sind das die Umstände, in denen wir uns wiederfinden? That cause us to live in such unbelief. Und die bewirken, dass wir in solch einem Unglauben leben. When Mary said, "How is this possible?" als Maria gesagt hat, wie kann das möglich sein? It was a statement of faith. War es eine Aussage des Glaubens? How will this be possible? It actually says, how will this be possible? Also wie wird das möglich sein? Das sind ihre genauen Worte. Not how will this be true? Nicht wie kann das wahr sein? So many of us say that. How will this be true? Viele von uns fragen, wie soll das wahr werden? God can work everything to the good for those who love Him. Gott kann alles zum Guten wirken für die, die ihn lieben. The Bible states. Sagt die Bibel. But how could this be true? Aber wie soll das wahr sein? No. How could this be possible? Is okay. Die Frage, wie kann das möglich werden, ist okay. God wants to give us understanding. Gott will uns Verständnis geben. He wants to bless our life. Er möchte unser Leben segnen. He wants to give us eternal life. Er möchte uns ewiges Leben geben. Jesus said, "I come that you might have life and have it more abundantly." Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und das Leben im Überfluss. The essence of life begins with forgiveness. Und die Essenz des Lebens beginnt mit Vergebung. If I harbor unforgiveness in my heart, wenn ich in meinem Herzen Unvergebenheit oder nicht vergeben horte, toward anybody, zu irgendjemanden, toward a school teacher, gegenüber einem Schullehrer, when I was in third grade, als ich in der dritten Klasse war, or toward an employer, oder gegenüber einem Chef. Or in many cases a mother or father. Oder vielleicht auch gegenüber einem Vater oder einer Mutter. Or a sibling. Oder einem Geschwister. Or a child. Oder einem Kind. A teenager. Einem Teenager. A neighbor. Einem Nachbarn. Who was unrighteous. Der ungerecht war. About where the line went between the properties. Ungerecht darüber, wo die Grenze verläuft. And you had to spend so much money in court. Und du musstest so viel Geld vor Gericht ausgeben. Because of this neighbor. Wegen diesem Nachbarn. And you get so angry just thinking about it. Und du wirst schon zornig, wenn du nur an ihn denkst. Life begins with forgiveness. Das Leben beginnt mit der Vergebung. And this is why Jesus came. Und deswegen ist Jesus gekommen. He said, "Go into all the world." Er hat gesagt, geht hinaus in die ganze Welt. Preach the forgiveness. Und predige die Vergebung. That I've come to bring. Die ich gekommen bin. This is why he was born. Deswegen wurde er geboren. And Mary believed there'd be a fulfillment. Und Maria hat daran geglaubt, dass das in Erfüllung geht. Despite her circumstances. Unabhängig von ihrer Situation. What are your circumstances today? Und was sind heute deine Umstände? You got a tough marriage. Hast du eine schwierige Ehe? You got a tough teenager. Einen schwierigen Teenager? Do you hate your job? Hast du deinen Job? Or do you have an illness? Bist du krank? Do you have some kind of a handicap? Oder bist du irgendwie benachteiligt körperlich? Have you not been able to go to school? Konntest du nicht die Schule besuchen? Is your living conditions unbearable? Sind deine Lebensumstände irgendwie untragbar? Are you illegal in Austria? Bist du illegal in Österreich? What are your circumstances? Was sind deine Umstände? Mary believed that there would be a fulfillment of what the Lord said despite her overwhelming circumstances. Maria hat daran geglaubt, dass das, was der Herr gesagt hat, in Erfüllung geht. Trotz dieser unbeschreiblichen oder untragbaren, überwältigenden Umstände. And this is what makes her so amazing. Und das macht sie so erstaunlich. This young girl. Diese junge Frau. Let it be according to your word. Lass es gemäß deines Wortes geschehen. And I will face Joseph. Und ich werde Joseph gegenübertreten. I don't know what I'm gonna say. Ich weiß nicht, was ich sagen werde. I'm not gonna say anything. Vielleicht sage ich gar You're nichts. Gonna have to do it. Das musst du machen. Mary, so this is what you do. Maria, das ist es also, was du machst. You go down south and this is what I find. Du gehst runter in den Süden und so kommst du zurück. Okay. It says he was a righteous man. Es heißt, er war ein gerechter Mann. And he wanted to put her away secretly. Und er wollte sie im Geheimen entlassen. And then the Lord came to him in a vision. Aber dann hatte er eine Vision vom Herrn. And said, Joseph. Und hat gesprochen zu ihm. Don't be afraid. Joseph, hab keine Angst. To marry her. Sie zu heiraten. The child she is bearing. Das Kind, das sie jetzt gerade in sich trägt, is from the Holy Spirit. Ist vom Heiligen Geist. And this is the Christmas story. Und das ist die Weihnachtsgeschichte. Could you imagine Mary and Elizabeth having a conversation? Kannst du dir vorstellen, wie Maria und Elisabeth dieses Gespräch haben? The future of the planet lies in their wombs. Die Zukunft des ganzen Planeten ist in ihren beider Mutterleiber. And just to close. Und zum Abschluss. Can you imagine the privilege that Mary had? Kannst du dir das Privileg vorstellen, das die Maria she hatte? She carries the Messiah. Sie trägt den Messias in sich. She watches him grow day by day. Und sie sieht zu jeden Tag, wie er wächst. She gives birth. Sie gebiert ihn. She nurses him. Sie stillt ihn. She feeds him. Sie füttert ihn. She watches him grow. und sie sieht zu, wie er heranwächst. She watches him go to school. Also 4, 5, 6 Jahre alt, sie sieht, wie er in die Schule geht. Er ist der Messias. He's 17. Er ist jetzt 17. He's 18. Er wird 18. She's thinking somehow he's going to go to Jerusalem and sign into rabbinical school. Und sie denkt, er wird irgendwann nach Jerusalem gehen und sich dort in eine Schule eintragen. But he doesn't. He just wants to be a carpenter. Aber das macht er nicht. Er will einfach den Beruf des Zimmermanns lernen. Er ist dann irgendwann schon 27 Jahre alt. Und dann irgendwann 29. And he's still hanging around in Nazareth. Und er ist immer noch in Nazareth. Just a carpenter. Nur ein Zimmermann. And then he's 30. Und dann wieder 30. And he puts his tools down. Und er legt sein Werkzeug nieder. And he goes into the wilderness. Und er geht in die Wildnis. And comes out in the power of the Holy Spirit. Und kommt zurück mit der Macht des Heiligen Geistes in sich. And starts to do miracles and miracles. Und fängt an, ein Wunder nach dem anderen zu wirken. And miracles. And John said, he did so many miracles they could not even be contained in books. Und der Apostel Johannes hat dann geschrieben, er hat so viele Wunder getan, dass die Summe der Bücher der Welt sie nicht fassen könnte. And here's the point. Und da ist der Punkt. He loves each one of us. Er liebt jeden einzelnen von uns. He knows you. Er kennt dich. It says he knows the hairs. How many hairs are on our head? Es heißt, er weiß sogar die Anzahl der Haare auf deinem Kopf. How can that be true? Wie kann das wahr sein? No, how can that be possible? Nein, aber wie kann das möglich sein? Well, he's God. Er ist Gott. He knows you. Er kennt dich. He knows your circumstance. Er kennt deine Umstände. He knows your name. Er kennt deinen Namen. And he knows how to bring help to you. Und er weiß, wie er dir Hilfe zukommen lassen kann. Well, how's that true? Aber wie soll das wahr sein? No. How's that possible? Nein, wie ist das möglich? He's God. Er ist Gott. He is God. Er ist Gott. He is Almighty. Er ist allmächtig. In the Hebrew, he's called El Shaddai. Im Hebräischen heißt er auch El Shaddai. I'd like to pray for you now. Ich möchte gern für dich beten. Because the greatest gift you can take home today. Weil das großartigste Geschenk, das du heute annehmen kannst. At this Christmas service. Bei diesem Weihnachtsgottesdienst. Is the gift of eternal life. Ist das Geschenk des ewigen Lebens. Do you realize what eternal life is? Kannst du dir vorstellen, was das ewige Leben bedeutet oder was das sein könnte? If we had a grain of sand here. Wenn wir hier so einen Sandkorn hätten, and that represented 1,000 years, und das steht für 1,000 Jahre, and you threw it into a barrel, und du wirfst es in so ein Fass hinein. How many years would it take before you fill the whole barrel with, wie viele with Jahre grains of sand? Würde es brauchen, bis dieses Fass voll mit Sand ist? And when that barrel finally got filled, und wenn dieses Fass endlich voll ist, that barrel now represented another grain of sand in another barrel. Repräsentiert dieses Fass voll mit Sand ein weiteres Sandkorn, das du in ein weiteres Fass hineinwirfst. Und wenn du das wiederum gefüllt hast, kannst du ein weiteres Sandkorn nehmen und wieder in ein leeres Fass hineinwerfen. Und dann, wenn du 1,000 von denen schon gefüllt hast und Zehntausende davon, we begin to get an idea of what eternal life is. Dann hast du langsam eine Idee, was das ewige Leben bedeutet. This is no joke. Und das ist kein Witz. Eternal life. Das ewige Leben. God offers it as a gift. Gott bietet es uns als Geschenk an. And he paid the highest price to give it to us. Und er hat den höchsten Preis dafür gezahlt, um es uns anzubieten. I'd like to pray for you. Ich möchte gerne für dich beten. Pray with me. Bete mit mir. Father in heaven. Vater im Himmel. Who are we? Wer sind wir? That we should be called your children. Dass wir deine Kinder heißen sollen. What a gift from you. Was für eine Gabe von dir. Thank you for sending Jesus to this world. Danke, dass du Jesus in diese Welt geschickt hast. And for sending the Holy Spirit. Und dass du den Heiligen Geist ausgesandt hast. To live inside of us. Dass er in uns lebt. I pray maybe there's somebody here there today. Und ich bete, vielleicht ist heute jemand hier. If you died today, where would you go? Wenn du heute stirbst, wo würdest du hingehen? Would you be with God? Würdest du bei Gott sein? Do you know that? Kennst du ihn? Do you experience his forgiveness now? Erfährst du seine Vergebung jetzt? It can transform a family. Es kann sogar eine ganze Familie verändern. It can transform a business. Es kann ein Geschäft verändern. It can transform your life. Es kann dein Leben verändern. Pray with me. This Bete prayer. Mit mir dieses Gebet. God forgive me. Gott vergib mir. Can you say those words? Kannst du diese Worte sprechen? God forgive me. Gott vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Of all of my sin. Von all meiner Sünde. Can you say those words? Kannst du diese Worte sprechen? God forgive me. Gott vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. All of my sin. All meine Sünden. Give me the gift of eternal life. Gib mir das Geschenk des ewigen Lebens. And fill my heart with your love. Und füll mein Herz mit deiner Liebe. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.